Kundgabe 6062. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.09.1954. Rechtes Verhältnis des Kindes zum Vater. Es treten die Menschen in das rechte Verhältnis zu mir ein, wenn sie in mir ihren Gott und Vater anerkennen, wenn sie mich fürchten und lieben zugleich, wenn sie an mich glauben und also mich als höchste Macht anerkennen und mir vollstes Vertrauen entgegenbringen, weil sie mich lieben wie ein Vater und darum zu mir gelangen wollen. Dann verbinden sie sich mit mir im Gebet, dann erflehen sie meine Liebe und Gnade, und dann kann ich sie mit Kraft bedenken, die sie nun nützen zum Wirken in Liebe, zur Umgestaltung ihres Wesens, zwecks dessen sie auf Erden weilen. So wie das rechte Verhältnis zu mir hergestellt ist, kann es nur einen Aufstieg geben, weil ich das Kind nicht in der Tiefe belasse, das zum Vater die Hände emporstreckt. Ich überlasse auch die Menschen nicht meinem Gegner, die mir noch gänzlich widerstehen. Ich bin ständig bemüht, ihren Widerstand zu brechen, um einmal das Ziel zu erreichen, dass sie freiwillig zu mir kommen. Wie viel mehr aber verhelfe ich denen zur Höhe, die mich schon erkannt haben, die zu mir wollen, die mich als Vater anrufen, deren Stimme höre ich, und ihr Gebet wird wahrlich nicht vergeblich sein. Auf dass sie mich aber als Vater erkennen, offenbare ich mich ihnen in mancherlei Weise, denn sie müssen meine Liebe spüren, weil sie dann mich nicht nur fürchten, sondern meine Liebe erwidern. Und meine Liebe spüren kann jeder Mensch, so er nur dessen achtet, was ihm sein Erdenleben deutlich erkennbar werden lässet. Gottes Führung und immerwährende Sorge, die er oft benötigt und ebenso oft erfahren konnte. Dann suchen sie bewusst die Verbindung mit mir, und dann ist das rechte Verhältnis hergestellt, denn dann gehen sie keinen Weg mehr ohne mich, und ich werde sie wahrlich führen, den rechten Weg nach oben. Sie werden ihr Ziel erreichen, sie werden zu mir finden, weil sie verbunden bleiben wollen mit mir auf ewig. Amen.